Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 13 bis 14. Ihr könnt das Reich Gottes nur durch das enge Tor betreten. Die Straße zur Hölle ist breit und ihre Tür steht für die vielen weit offen, die sich für den bequemen Weg entscheiden. Das Tor zum Leben dagegen ist eng und der Weg dorthin ist schmal. Deshalb finden ihn nur wenige. Gott segne dieses Wort. Eng. In diesem Bibelabschnitt hier aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, lernen wir mehr über das enge Tor und die Enge des Tores. Ja, und Jesus schreibt uns hier, dass wir eben das Reich Gottes nur durch das enge Tor betreten können. Also nur durch ihn. Und ihr erinnert euch, dass wir, wenn wir im Johannesevangelium nochmal gucken, Johannes 14,6 und Johannes 15,5, lest nochmal selber nach, was unser Jesus Christus da schreibt, dass eben er eben der einzige Weg ist, um in Gottes Himmelreich zu kommen. Und wichtig ist hier für uns zu verstehen, dass wir fragen uns, wie eng ist eigentlich das Tor? Das enge Tor ist eng. Und unser Jesus sagt uns, ja, es ist eng. Und wichtig ist zu verstehen hier, dass eben wir, die wir Jesus Christus folgen, in unserer persönlichen Beziehung mit Christus, dass wir Hürden zu überwinden haben, Schwierigkeiten haben, aber auch Verfolgung in verschiedenster Weise als Christen haben. Und das kann in verschiedenster Weise sein. Also die gute Nachricht ist zwar da in Jesus Christus, aber wir wissen, dass die Welt uns hassen wird, als Beispiel. Geht dazu nochmal rein ins Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 18 bis 27. Johannes Kapitel 15, Vers 18 bis 27. Und lest doch mal nach, was unser Jesus Christus da schreibt, was es damit nun auf sich hat, dass die Welt uns hassen wird. Ja? Kurz gesagt, weil wir nämlich Jesus Christus folgen und Jesus Christus in unseren Herzen ist. Und das ist eben, sind nicht wir, die verfolgt werden, sondern unser Jesus Christus selber. Also das ist wichtig, dass wir das verstehen. Aber wir haben eben auch den Vorteil, dass wir eben als Gottes Kinder tatsächlich zu Jesus Christus täglich kommen können, in und durch das Wort, durch die Bibel. Und wir haben eben ein Versprechen hier, was uns praktisch hilft und auch Mut macht. Geht mal rein in den ersten Petrusbrief, auch im Neuen Testament. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 8 bis 25. Schaut mal, was Petrus da schreibt, worauf denn nun unsere Hoffnung basiert und was letztendlich, warum es sich lohnt, zu Jesus Christus zu kommen. Ja? Nicht nur das ewige Leben zu erfahren, sondern auch schon im Hier und Jetzt gibt ihr uns viele praktische Hinweise. Also geht mal rein in den ersten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 8 bis 25 und schaut mal, was es denn nun bedeutet, in Jesus Christus zu wachsen, in unserer persönlichen Beziehung mit ihm und worauf es ankommt. Und lieber Jesus, wir danken dir für die Wahrheit, die du uns gibst, wir, die wir dir folgen als Christen und verstehen, dass das enge Tor, nämlich du das enge Tor bist und dass der Weg dorthin tatsächlich eng ist. Aber wir wissen auch von den anderen Bibelversen, dass du uns Mut machst, dass du uns ermahnst und ermutigst und dass wir ihn verstehen, dass wenn die Welt uns hasst, dass es nicht wir sind, sondern dass es die Welt dich hasst. Und das hilft uns und macht uns Mut. Und auch die praktische Hilfe und Hoffnung, die wir haben in und durch dich, ja, dass du uns hilfst. In einer Kraft können wir gar nichts tun. Und dass du uns hilfst, ja, immer aufs Kreuz gerichtet zu bleiben, ja, dein Kreuz, was du für uns getan hast am Kreuz, dass wir unsere Herzen dir zugewandt sind und nicht abgewandt sind. Und darauf kommt es an. Und wir danken dir für all das und für all das, was du tust, in und durch uns tagtäglich. Wir lieben dich, Herr Jesus, und wir beten dies in deinem geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.